Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 129 des Gabelbissen Podcast. So, ich melde mich zurück nach der etwas verlängerten Sommerpause. So lange wollte ich es ja ursprünglich dann doch nicht machen. Aber ja, gewisse Umstände haben mich dann doch zu einer längeren Sommerpause bewegt. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, ihr konntet die Zeit auch schön nutzen. Vielleicht wart ihr ja selber auf Urlaub. Ich habe auf alle Fälle die Zeit genossen, war auch auf Urlaub und ja, hat alles wunderbar gepasst. Aber jetzt bin ich frisch erholt und hochmotiviert wieder zurück, um für euch den Gabelbissen zu machen. Und in der heutigen Folge habe ich mir gleich mal ein Thema ausgesucht, das wirklich wunderbar zum aktuellen Monat passt und zu der Zeit, wo ich es aufnehme. Heute wollen wir uns die Dirndl etwas genauer anschauen. Ich habe jetzt mit Absicht die Dirndl und nicht das Dirndl gesagt. Wieso und warum, das erzähle ich euch dann später. Ich würde mal sagen, schauen wir uns mal genauer an, was ist denn die Dirndl jetzt überhaupt? Die Dirndl ist eine Frucht, die es vorwiegend in Österreich gibt. Zumindest unter der Bezeichnung gibt es eigentlich nur in Österreich und in anderen deutschsprachigen Gebieten ist das Ganze auch als Kornelkirsche bekannt. Das Ganze ist in einem Europa ansässiger Strauch bzw. Baum, das kommt halt ganz auf die Größe darauf an. So gezüchtete Dirndln können 5 bis 12 Meter hoch werden. Die wildgewachsenen kommen maximal auf 10 Meter. Man auch ganz schön groß. Aber halt die gezüchteten erreichen natürlich viel, viel mehr. In Österreich gibt es eine Gegend, wo das Dirndl primär angebaut wird und das wäre das sogenannte Pilachtal. Und das Pilachtal findet man in Niederösterreich im wunderschönen Mostviertel. Und gleich vorweg kann ich euch sagen, ist eine wirklich sehr, sehr schöne Gegend. Ich war schon ein paar Mal dort und kann euch die wirklich nur ans Herz legen. Nicht nur wegen der Dirndln, sondern auch, weil das landschaftliche etc. wirklich, wirklich schön dort ist. Man geht übrigens davon aus, dass die Pflanze dort bereits seit über 10.000 Jahren heimisch ist. Also ihr seht, gewaltig lange Zeit. Sie ist ein bisschen wählerisch, was den Standort anbelangt. Und zwar wächst sie bevorzugt auf Südhängen. Sie liebt die Wärme auch sehr, darum eben auch der Südhang und mag Sonne über alles. Die Blüte des Strauchs, und das finde ich ja ganz spannend, die ist sehr, sehr früh. Die ist nämlich schon im Februar. Und zwar bildet die ihre, ich glaube, gelbe Blütenblätter müssten es sein. Ja, gelbe sind es. Die blüten schon aus, bevor sie überhaupt normale Blätter bekommen hat. Die Dirndl ist, so kann man sagen, in der Region quasi der erste Frühlingsbote, den wir haben. Weil, wenn wir mal so überlegen, welche Pflanze würde uns sonst noch einfallen, die im Februar schon so richtig blüht? Also jetzt von den Bäumen und Sträuchern her, man Schneeglöckchen und sowas. Ja, aber ich meine jetzt von den größeren Pflanzen. Die Frucht, die zählt übrigens zu den Steinfrüchten und hat, wenn man sie so anschaut, ja, ziemlich große Ähnlichkeit mit der Kirsche oder auch der Weichsel. Aber aus botanischer Sicht sind die nicht einmal irgendwie miteinander verwandt. Also die Dirndl ist keine Abart der Kirsche oder der Weichsel. Die sind generell, botanisch gesehen, wie gesagt, komplett unterschiedliche Pflanzen. Dirndl ist natürlich nicht gleich Dirndl. Da gibt es auch wieder mehrere Sorten, mal ein bisschen säuerlicher, mal ein bisschen weniger säuerlich. Und primär unterscheiden sie sich auch in der Farbgebung. Klassisch, sage ich jetzt einmal, und so kenne ich eigentlich am meisten, haben die Dirndln eine knallig rote Farbe. Sind so richtig schön kräftig rot. Kann aber variieren. Kann sogar bis ins Schwarz-Rötliche gehen, so wie wir es zum Beispiel von den Herzkirschen her kennen. Geschätzt wird das Dirndl übrigens aufgrund des säuerlichen Geschmacks. Ich sage einmal, kann man sich, wenn man das Dirndl nicht so kennt, ähnlich einer Weichsel vorstellen, aber irgendwie doch auch nicht. Also vom säuerlichen her kommt es so in die Richtung einer wunderbaren Weichsel. Vom eigentlichen Dirndl-Geschmack her ist dann aber nicht so direkt vergleichbar. Also es hat schon wirklich einen eigenen Geschmack, aber vom säuerlichen her könnt ihr euch wie Weichsel in etwa vorstellen. Was die Dirndl auch sehr, sehr wertvoll macht, ist der sehr hohe Gehalt von Vitamin C. Also eine sehr Vitamin C-reiche Frucht und wird auch dementsprechend gern verwendet. vor allem dann zur kälteren Jahreszeit. Und die Erntezeit ist, wie ich bereits anfangs erwähnt habe, so im August herum, und zwar das beginnt mit Anfang bis Mitte August, kommt halt darauf an, wie warm es ist. Und das ganze Prozedere dauert so in etwa ja, bis zu 6 Wochen, kann man sagen. Und das ist durchaus auch ein ja, sehr anstrengender Prozess. Das Ganze könnt ihr euch wie folgt vorstellen: Unter den Sträuchern der Bäumen werden heutzutage feine Plastiknetze aufgespannt. Früher hat man da Tücher genommen, wie teilweise auch heute verwendet von den Bauern, aber eher werden heutzutage die Plastiknetze genommen. Und auf diese Netze fallen dann die reifen Früchte direkt vom Strauch, vom Baum herunter. Das ist nämlich eine Eigenart der Dirndl, sobald die wirklich reif sind, fallen die dann von selbst runter, man muss die nicht pflücken. Bei anderen Obstsorten ist es ja, wenn ich so richtig im Kopf habe, so, die fallen auch runter und dann sind die dann meist ein bisschen überreif. Beim Dirndl ist das nicht so, das ist noch nicht, wie soll man sagen, überreif. Nur jetzt kommt, ich meine, wir sagen, naja, was ist da jetzt anstrengend, aber jetzt kommt dann der schwierige Prozess für den Obstbauern, denn jetzt liegt es daran, dass ihr die einzelnen Früchte per Hand aussortiert. Die Qualitätsansprüche sind entsprechend hoch und man kann nicht jede Dirndl für alles verwenden und daher müssen dann diese Dirndl genommen werden, Stück für Stück, und die sind nicht groß, das kann ich euch gleich sagen, werden dann aussortiert nach den unterschiedlichen Qualitätskriterien. Und das ist sehr, sehr anstrengend, denn, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, so eine Staude kann bis zu 24.000 Früchte tragen. Man, natürlich bis zu, muss nicht sein, dass es bei jedem so ist, aber kann durchaus vorkommen. So typische Ernten pro Staude, kann man sagen, sind von 10 bis 130 Kilogramm. 130 Kilogramm im eigentlich nur dann, wenn es Jahre sind, die wirklich ideal von den Wetterbedingungen etc. her für das Dirndl war, die Dirndl war. Ja, versprochen, Entschuldigung. Im Pilachtal gibt es übrigens 300 Bauern, die Dirndl kultivieren, und momentan gibt es so circa 11.000 Pflanzen, schätzt man in etwa. Es werden übrigens nicht nur die reifen Dirndln verwendet, sondern auch sogenannte Halbreife. Die müssen dann aber per Hand gepflückt werden, weil die fallen ja nicht runter, weil, wie gesagt, es kommt nur bei den reifen Früchten dann vor. Und wenn man das erntet, die quasi halbreifen Früchte, spricht man von der sogenannten Dirndl-Olive. Erinnert nämlich vom Geschmack ein bisschen an Oliven und zählt auch als, wie soll man sagen, gesündere Olive ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil Oliven an sich ja als eher gesünder ja gelten, weil, wie wir wissen, Olivenöl ja durchaus wertvolles und gutes Öl für unseren Körper ist. Das Dirndl ist halt nicht so, wie soll man sagen, fettreich, wie die Olive ist. Und darum wird es von den Dirndl-Bauern gerne als die gesündere Olive bezeichnet. So hätte ich das in meinen Recherchen zumindest rausgelesen. Und die Dirndl-Oliven, die werden dann in einer sauren Marinade eingelegt. Und wer jetzt denkt, naja, das ist jetzt irgend so was Neumodisches, das man jetzt zu den Bayern macht. Nein, diese Art der Zubereitung vom Dirndl kennt man bereits, und das wusste ich selbst nicht, weil ich war nämlich auch der Meinung, dass das eher was Neues ist. Das kennt man schon seit dem 18. Jahrhundert. Die reifen Dirndl, die werden dann für mehrere Produkte verwendet. Besonders bekannt war lange Zeit und ist auch nach wie vor der Dirndl-Edelbrand. Mittlerweile, also seit einigen Jahren, gibt es aber Produkte vom Dirndl in Hülle und Fülle. Es werden Sirup damit gemacht, Fruchtsäfte, Marmeladen, Chutneys, Gelees etc. etc. Es wird aber auch wie jedes andere Obst verarbeitet. Es kann getrocknet werden, also das Dörrobst angeboten werden, man kann es frisch essen, es wird für Mousse verarbeitet, man kann es in Brot reingeben, in Kuchen reingeben. Also die Anzahl an Möglichkeiten, die man hat, ist bei der Frucht wirklich groß. Was übrigens auch gerne beim Dirndl verwendet wird, ist das Holz, das sich auch durch besondere Qualität und Bearbeitungsmöglichkeiten auszeichnet. Eine Frage haben wir natürlich noch: Woher kommt denn der Name Dirndl? Weil das Dirndl kennen ja die meisten in einem komplett anderen Zusammenhang. Kommen wir gleich einmal zu dem, zu die oder das Dirndl. Wenn man von die Dirndl spricht, meint man immer die Frucht. Wenn man vom das Dirndl spricht, meint man auf der einen Seite das Trachtengewand für Frauen, das man aus Österreich so kennt, oder auch eine Bezeichnung für Mädchen. Also in einigen Teilen von Österreich wird nicht vom Madl gesprochen, wie es halt im Wiener Raum, sage ich mal, ja üblich ist, sondern wird vom Dirndl gesprochen. Und wenn man vom Dirndl spricht, meint man in der Regel das Mädchen. Aber wie gesagt, Dirndl ist so richtig bekannt, sage ich mal, generell im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, da denkt man primär an die Tracht. So, nur was hat denn die Tracht jetzt mit der Frucht zu tun? Das kann ich euch sagen, eigentlich überhaupt nichts. Woher der Name genau stammt, kann man leider nicht mehr so genau sagen. Es gibt verschiedenste Herleitungen, wie es zu der Bezeichnung kommen kann. Da sind einige, ich habe selbst gelesen, ja, sehr an den Haaren herbeigezogen, würde ich mal behaupten. Aber eine habe ich dann gefunden, die meiner Meinung nach sehr plausibel klingt. Und zwar wurde die von einem gewissen Walter Steinhauser hergeleitet. Und der geht von der frühslawischen Sprache aus, nämlich vom Wort Dernu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich muss gestehen, mein Frühslawisch ist durchaus ein bisschen eingerostet, wie auch mein Althochdeutsch. Denn vom Dernu leitet sich dann das althochdeutsche Wort Tirn ab. Und das wiederum soll dann im Laufe zur Zeit, in der heutigen deutschen Sprache, zum Neudeutschen, eben zum Dirndl geführt haben. Ist eine, wie ich finde, denkbare Variante, denn wenn ich mir zum Beispiel so die slawischen Länder anschaue, gibt es einige Orte, die quasi Bezug zum Dirndl haben. Da gibt es zum Beispiel, man möge mir die falsche Aussprache verzeihen, Drenov in der Slowakei oder Drisnov in Tschechien oder Drenova in Bosnien. Diese drei Ortschaften sind alle stark verbandelt halt mit dem Dirndl. Und von daher würde ich sagen, ist eben diese Herleitung von diesem gewissen Walter Steinhauser für mich noch eine der plausibelsten, wie es zu diesem Begriff kommen kann. Würde ich jetzt mal sagen, klingt wirklich in Ordnung, passt doch so. Es ist nämlich durchaus üblich, dass Orte auch Bezeichnungen haben, die wir heutzutage von Produkten kennen. Um vielleicht euch kurz ein anderes Beispiel zu nennen. Ihr kennt doch sicherlich alle Bier nach Pilsener Art. Und wo wurde das erstmalig gebraut? In Pilsen. Nur Pilsen hat seinen Namen nicht von irgendwo. Und in Pilsen hat man immer schon Bier gebraut, lang bevor das Pilsener erfunden wurde. Nämlich damals hat man das Ganze mit Bilsener Kraut gemacht. Also Bilsen mit B wie Bertha. Nur Bilsener Kraut, ja, ist, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ein Halluzinogen und in größeren Mengen ein bisschen schädlich für den Körper. Und von daher hat man das irgendwann nicht mehr gemacht. Aber eben die Stadt Pilsen, die man früher auch mit B geschrieben hat, also Bilsen, war zum Beispiel eine Hochburg, wo man Bilsener Kraut angebaut hat. Und so eben ist es auch, und wieder zurückgekommen zum Dirndl, in den Städten Drenov, Drisnov und Drenova. Das ist auch, sind auch eben Orte, wo das Dirndl stark kultiviert wird. Ja, jetzt haben wir uns wirklich schon einiges an allgemeinen Sachen über das Dirndl angehört. Vielleicht machen wir noch einen kurzen geschichtlichen Exkurs und dann widmen wir uns dem Rezept der heutigen Folge. Aber da möchte ich euch jetzt noch nicht so viel verraten, da kommen wir dann gleich dazu. Die Dirndl, die kennt man eigentlich schon relativ lang. Sogar die alten Römer kannten die schon. Da war sie schon bekannt. Da findet man die durchaus in vielen Schriften von damaligen Philosophen, von Medicus und wem auch immer. Und im 12. Jahrhundert, würde ich mal behaupten, hat dann das Dirndl, oder die Dirndl, besondere Bedeutung erlangt, denn da hat eine gewisse, ihr kennt sie sicherlich, Hildegard von Bingen kennen wir, die hat ja sich sehr mit der Heilkraft der Pflanzen, der Kräuter und so beschäftigt, die hat dann dem Dirndl sich sehr stark gewidmet und ging dann, wie gesagt, sehr genau darauf ein und hat in ihrem bekannten Werk Physica die Kornelkirsche damals genannt von ihr, einem ganzen Kapitel gewidmet. Und sie hat sich damit den verschiedensten Heilwirkungen, die diese Pflanze haben soll, eben auseinandergesetzt. Zum Beispiel hat sie gesagt, und das ist auch heutzutage noch bekannt, dass die Dirndl, der Saft dieser Frucht, eine antibakterielle Wirkung auf unseren Körper hat. Das kennen wir. Preiselbeere und auch die moderne Cranberry, wobei modern Cranberry gibt es ja schon lange, aber nicht in unseren Kulturkreisen, in unseren Breitengraden, ist von der Wirkung her ähnlich. Die haben auch antibakterielle Wirkungen. Weiters hat die Hildegard von Bingen gesagt, die Dirndl, die hilft gegen Durchfall, denn sie soll stopfend sein. Sie hilft aber angeblich auch bei Magenbeschwerden und kann sogar helfen, Nierensteine wegzumachen. Ja, also letzteres wage ich mal zu bezweifeln. Da würde ich persönlich dann durchaus ein bisschen mehr auf die moderne Medizin setzen. Aber ergänzen kann man sowas immer nehmen. Ja, und dann hat Hildegard von Bingen dieser Pflanze, der Frucht, dann noch viel, viel mehr weitere positive Wirkungen auf unseren Körper in diesem Buch niedergeschrieben. Ja, aufgrund von verschiedensten Funden im Pilachtal geht man jetzt mittlerweile wirklich davon aus, dass es diese Frucht, diese Pflanze seit, wie bereits erwähnt, über 10.000 Jahren in dem Tal geben soll. Das war aber damals natürlich noch nicht die Varianten, die wir heutzutage kennen. Das waren noch, ich sage mal, die Urformen der uns heute bekannten Züchtungen. Und so richtig bekannt und schriftlich mehr oder weniger nachgewiesen fürs Pilachtal wäre es dann im 18. Jahrhundert. Denn da findet man aus Schriften von Kaiserin Marie Theresia, also nicht von ihr persönlich, sondern aus Kant-K-Kreisen, die Erwähnung des legendären Dirndlschnaps, der eben aus dem Pilachtal zu kommen hat. Sage ich jetzt einmal so salopp. Da haben es dann definitiv, dass hier wirklich schon Dirndl kultiviert wurde und dass es da einfach schon da gewesen sein muss. Aber wie bereits gesagt, aufgrund von diversen archäologischen Funden geht man davon aus, dass es schon wesentlich länger dort beheimatet war. Man hat sich anfangs rum ab dem 18. Jahrhundert primär halt mit dem Dirndl-Schnaps auseinandergesetzt und erst so gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat man dann ein bisschen umgeschwenkt, weil da hat man auch begonnen, veredelte Sorte der Dirndl mehr oder weniger zu pflanzen und zu kultivieren. Mit Anfang des 21. Jahrhunderts konnte man dann einen ständigen Anstieg der Nachfrage nach dieser Frucht feststellen. Und das hat dann zu wirklich einer, wie soll man sagen, einer Art Explosion an Pflanzen geführt. Zum Beispiel 2004 hat man damals noch so circa 8.300 Sträucher gezählt. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe euch ja vorhin schon kurz gesagt, wie viel jetzt im Pilachtal wachsen und gedeihen. Ja, 11.000, also von 8.300 auf 11.000 ist durchaus innerhalb einer kurzen Zeit ein ziemlich gewaltiger Anstieg. Und der Bestand steigt weiter, weil die Nachfrage ist, wie soll man sagen, dementsprechend groß. Es gibt auch ein mittlerweile breites Produktportfolio. Und ja, sie ist ja auch gut. Und im Jahre 2011 ist dann etwas passiert, was für die Pilachtaler Dirndl auch von großer Bedeutung ist. Denn da wurde sie offiziell in die Arche des Geschmacks aufgenommen. Und die Arche des Geschmacks ist, wie soll man sagen, eine Art Index, der Slow Food Foundation. Und da kommen dann primär Pflanzen, Produkte rein, die einfach alt sind, die man von früher her kennt und wo man es wert befunden hat, dass man das irgendwie versucht zu erhalten und das so zu lassen, wie es ist. Und das ist eben im Jahre 2011 geschehen. Im Laufe der Jahre haben sich auch verschiedene Genossenschaften gegründet, die sich eben mit dem Produkt Dirndl beschäftigen. Die einen haben sich auf den Schnaps spezialisiert, die anderen haben sich auf die Saftproduktion und sonstige Verwertung der Dirndl spezialisiert. Es wurde ein eigener Kodex gemacht für die Qualitätseinteilung der Dirndl. Also es hat sich da wirklich einiges getan, man vermarktet es sehr gut. Und Dirndl und das Pilachtaler Dirndl, um es ganz konkret zu sagen, ist jetzt auch ein Genussregionprodukt geworden. Das heißt, man darf es eben nur so nennen, wenn es auch aus dem Pilachtal kommt. Kommt es ein bisschen außerhalb, ist es schon kein Pilachtaler Dirndl mehr, auch wenn es theoretisch die gleiche Pflanze ist. Es ist ein geschütztes Produkt, wie wir es schon öfter hier im Gabelbissen hatten. So, aber jetzt würde ich sagen, das ist wirklich genug an grauer Theorie. Ich würde vorschlagen, wir kommen zum Rezept der heutigen Folge. Und da habe ich ein bisschen rumgeschaut und dachte, okay, Dirndl-Marmelade ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ein Gelee, ja, auch nicht anders. Chutney, ja. Und dann bin ich auf ein Rezept gestoßen und da habe ich gedacht, das ist es und das werden wir machen, nämlich ein Dirndlbrot. Und das Dirndlbrot ist jetzt nichts Süßes. Das ist was ihr dann zum Beispiel zum Abendessen schön essen könnt, zu einem guten Aufstrich, zu einem guten Schinken oder einfach nur mit ein bisschen Butter drauf. Kommen wir mal zu den Zutaten. Für ein Brot benötigen wir 600 Gramm Mehl. Hier würde ich persönlich sagen, nehmt am besten Weizenmehl. Wer das nicht so gerne mag oder verträgt, kann auch gerne Dinkelmehl verwenden. Roggenmehl würde sich hier absolut nicht eignen, weil es wieder Germteig und wie wir ja wissen, das funktioniert mit reinem Roggenmehl nicht wirklich. Also am besten Weizen oder eben Dinkelmehl. Weiters benötigen wir 400 ml leicht angewärmtes Wasser, eine Packung Trockengerm, beziehungsweise auch weniger. Das kommt ganz darauf an, da gehe ich dann später noch ein bisschen genauer darauf ein. 2 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 4 Esslöffel Olivenöl, Dirndloliven, Salz, getrocknete Kräuter eurer Wahl. Bei den Dirndloliven sage ich jetzt absichtlich keine Mengenangaben dazu. Da könnt ihr dann mehr oder weniger selbst entscheiden, wie viel ihr da in den Teig reingeben wollt. Ja, im ersten Step vermengen wir mal Mehl mit Zucker und Germ und das sollte man wirklich gut durchmischen. Und da habe ich gleich einen guten Tipp für euch, um das wirklich schön zu machen, nehmt am besten einen Schneebesen dafür. Man kann es auch mit so einem Teiglöffel machen oder mit einem normalen Kochlöffel, mit einer Gabel, aber am schönsten vermischen sich die Zutaten, wenn man das mit einem Schneebesen macht. Hat außerdem auch den Vorteil, dass das Mehl ein bisschen durchlockert wird und das wirkt sich dann in weiterer Folge positiv auf unseren Teig aus. Wenn das wirklich schön durchmischt ist, geben wir die getrockneten Kräuter, das Wasser, das Olivenöl und die Dirndloliven dazu. Achtung, Dirndloliven, wenn sie nicht entsteint sind, bitte entsteinen, weil sonst ist das Brotessen nicht so gerade der große Genuss und könnte ja die Zähne auch ein bisschen schädigen, also bitte darauf Acht geben, wenn es nicht entsteint sind, unbedingt vorher entsteinen, weil das ist wirklich nicht schön, wenn man das unentsteint isst. Ja, und das wird eben zu einem schönen Teig mal vermischt und gut durchgeknetet. Und danach kommt das Ganze für 30 Minuten an einen warmen Ort und dann lassen wir es zugedeckt mit einem frischen Küchentuch stehen, damit es aufgehen kann. Danach wird es nochmal kurz durchgeknetet und erneut für 30 Minuten zugedeckt mit einem Küchentuch gehen gelassen. So, und jetzt der Tipp, den ich euch geben kann, weil ich vorher das mit der Germ erwähnt habe. Wenn man so viel Germ verwendet, neigt der Brot gerne dazu, dass es so einen germigen Beigeschmack hat. Wenn man das nicht so mag, würde ich auf alle Fälle empfehlen, nehmt weniger Germ. Theoretisch reicht sogar ein Teelöffel Germ aus. Nur, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will weniger Germ verwenden, dann müsst ihr den Teig auch dementsprechend länger gehen lassen. Zum Beispiel jetzt, wenn man Hausnummer so 1-2 Teelöffel nimmt, dann solltet ihr den Teig auf alle Fälle für 12 Stunden an einem kalten Ort, am besten im Kühlschrank, gehen lassen. Das hat nicht nur einen geschmacklicheren Vorteil, wie ich finde, man schmeckt eben die Germnitz raus, man schmeckt dann mehr den Geschmack der Kräuter oder der Dirndlolive, sondern das Ganze wird auch wesentlich feinporiger und ja, wie Sven Menke vom Kulinarikast immer gesagt hat, das Mouthfeeling ist einfach ein ganz ein anderes. Ich persönlich bin einfach ein großer Fan, lieber weniger Germ, dafür länger gehen lassen. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Teig schmeckt meines Erachtens wesentlich besser, weil ich persönlich mag es einfach nicht so gerne, wenn ich ein Brot habe und ich schmecke da nur Germ raus. Das will ich persönlich nicht. Man mag sicher Leute geben, die das gerne haben. Die können dann gerne die große Menge gern nehmen. Aber wer es nicht so haben möchte, wie gesagt, nehmt es weniger und lasst es länger gehen. Und wenn es nicht gleich nach 12 Stunden so aufgegangen ist, wie ihr es wolltet, lasst es ruhig ein bisschen länger gehen. Das tut dem Ding keinen Schaden. Aber wichtig ist nur, kalt gehen lassen. Weil zu warm ist auch nicht ideal in dem Fall. Gut, kommen wir jetzt wieder zu unserem Tag zurück. Wenn der jetzt fertig gegangen ist, egal ob es jetzt die 60 Minuten in Summe waren oder eben das mit mehreren Stunden, wird der Teig, der aufgegangen ist, mal zu einem Strang geformt und danach wieder gezwirbelt. Also das könnt ihr euch so vorstellen, ihr habt den Strang und dreht den ein, dass das eben so ein in sich verdrehtes Stück Teigstrang wird. Es wird eingedreht quasi. Das Ganze legen wir dann auf ein Backblech drauf mit Backpapier darunter und lassen es zugedeckt mal 15 bis 20 Minuten gehen. Das machen wir auch natürlich mit dem Germdeck, den wir vielleicht mit ein bisschen weniger Germ gemacht haben. Das sollten wir auf alle Fälle machen. Die Zwischenzeit können wir nutzen, um unser Backrohr aufzuheizen, nämlich auf 210 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, macht es mit Ober-Unterhitze und nicht mit Heißluft, weil bei Heißluft trocknet es einfach zu sehr aus, auch wenn wir das auf 190 Grad reduzieren würden. Ja, und dann kommt das Ganze für so 25 Minuten ins Backrohr rein. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr eine nicht so extrem feste Krume haben wollt beim Brot, stellt sie auf der untersten Schiene, gibt es den Rost rein und da stellt ihr dann eine Auflaufform mit Wasser rein. Und durch das verdunstende Wasser habt ihr dann eine, wie soll man sagen, wesentlich feinere, aber dennoch schön knusprige Krume. Also ich mache das, wenn ich Brot selber backe, immer gern. Den Tipp habe ich mal einen Hörer gegeben, nämlich der Peter, der sehr gerne Brot backt. Und ich habe das dann mal ausprobiert und das, ich kann euch sagen, es wird wirklich wesentlich besser. Also wenn ihr es macht, stellt es am besten unten noch eine Schüssel mit Wasser rein. Ja, und dann auskühlen lassen. Und dann könnt ihr das Brot auch schon essen. Finde mal ein nettes Rezept und einmal ein bisschen andere Art, wie man die Dirndl verwerten kann. Wie gesagt, man kennt sie hauptsächlich eben vom Trinken her oder eben von so Marmeladen und so Produkten. Aber ein Dirndlbrot, das ist etwas, was man vielleicht nicht so alltäglich hat. Bevor ich jetzt zum Ende der Sendung komme, noch ganz kurz was Administratives. Und zwar habe ich euch ja vor der Sommerpause erzählt, es wird sich ein bisschen was im Blog ändern, der zum Podcast gehört. Das hat es auch getan. Ich habe den Blog jetzt übersiedelt. Sollte soweit alles passen, sollten euch dennoch irgendwo Fehler auffallen, dass ihr was nicht downloaden könnt, dass Bilder nicht angezeigt werden etc., bitte kurz bei mir melden, ich werde mich umgehend darum kümmern, um das Problem zu beheben. Aber es haben während der Sommerpause Leute, die mir auf Twitter, Telegram oder Facebook folgen, haben das eh mitbekommen, haben es einige probiert und haben mir auch Feedback gegeben, da hat eigentlich alles gepasst. Aber man weiß ja nie, vielleicht gibt es doch noch irgendwo eine winzige Kleinigkeit, die nicht so geht, dann am besten melden bitte. Und was noch neu dazu gekommen ist, den Gabelbissen könnt ihr ab sofort oder eigentlich schon seit einiger Zeit über eine verschlüsselte Verbindung abrufen, nämlich über HTTPS, sowohl Website als auch den Feed. Also wenn ihr das Ganze verschlüsselt abfragen wollt, einfach statt HTTP, HTTPS und dann die gewohnte URL gabelbissen.at. Also https://gabelbissen.at. Das gleiche könnt ihr auch beim Feed machen. Ist alles zertifiziert. Schönes Zertifikat. Und wer das lieber hat, wer mehr Wert auf Privatsphäre legt, kann das gerne machen. Die Möglichkeit habt ihr ab sofort. Ja, und dann noch ein paar Worte ganz kurz zu Gabelbissen Live. Da habe ich ein paar Versuche gemacht. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich wollte es ursprünglich mit Mixlr machen, aber der Dienst ist nicht so wirklich meins, muss ich euch ehrlich sagen. Was mir nämlich nicht gefallen hat, ich habe ein paar Wörter gesprochen, dann hat mir der das über den Lautsprecher des Mac nochmal ausgegeben, somit ist zu einer wunderbaren Rückkopplung gekommen, ja, und ich glaube, mehr muss ich nicht erzählen. Habe auch keine Möglichkeit gefunden, irgendetwas zu ändern, dass er das nicht tut, und von daher ist Galbisen Live vorübergehend mal auf Eis gelegt. Wenn es wieder was Neues dazu gibt, werde ich euch natürlich darüber berichten. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt wirklich zum Ende der Sendung. Wenn es von eurer Seite aus noch Fragen zum Dirndl oder zum Brot gibt, Lob, Kritik etc., dann könnt ihr euch natürlich jederzeit über die bekannten Kanäle an mich wenden. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.